Aufgabe 24. Während der Vorstellung bin ich ganz auf meine Rolle konzentriert. Dabei vergesse ich sogar die Zuschauer und die Zeit. Ich bin voller Energie und ganz in der Handlung. Wenn dann Schluss ist, brauche ich eine ganze Zeit, um mich wieder zurechtzufinden. Im richtigen Leben. Ende Prüfungsteil Hörverstehen.